Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein festes Thema heute Nacht und das Thema heißt anonymer Sex. Ich möchte mich gerne mit euch über dieses Thema unterhalten. Wer von euch praktiziert anonymen Sex? Wer mag anonymen Sex? Wer geht gerne in ein Sexkino und hat da erotische Erlebnisse? Wer von euch geht gerne in ein Darkroom oder auf einen Parkplatz und trifft da Leute und hat da seinen Spaß mit den anderen? Wer von euch geht gerne zu Prostituierten oder was auch immer? Es gibt ganz viele Formen von anonymem Sex. Wer mir davon gerne erzählen möchte, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Sunique. Hallo. Und sie ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Wegen der Stimme wollte ich gleich vorweg sagen, ich bin eine transsexuelle Frau. Ich wollte es gerade sagen, irgendwas stimmt da nicht. Ja, doch, das stimmt. Ja, die Stimme hört sich männlich an, aber ich bin halt eine Frau im sogenannten Männerkörper. Ja. Aber okay. Bist du körperverwandelt? Ich bin kurz vor der Operation. Ja. Ich sehe aber bereits ziemlich weiblich aus. Das heißt, ich habe das Glück, nicht männlich auszusehen. Mhm. Und ja, die OP ist in 3 Monaten. So kurz davor? Ja, so kurz davor. Mhm. Und ja, ziemlich aufregend. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Aber das ist wahrscheinlich nicht so dein Hauptthema jetzt. Nee, das ist nicht mein Hauptthema. Sondern du hast zu unserem Thema anonymer Sex angerufen. Ja, ich hatte angerufen heute, mich zu erkundigen, um welches Thema es geht. Und ja, das war anonymer Sex. Und da fällt mir gleich eine Menge zu ein, weil anonymer Sex ist ein Hauptbestandteil meines Lebens. Und wenn ich darüber nachdenke, habe ich anonymen Sex mein Leben lang, eigentlich mehr oder weniger. Mhm. Welche Art von anonymem Sex? Es gibt ja, ich habe gerade schon so ein paar Beispiele genannt. Es gibt ja ganz viele. Wie sieht es bei dir aus? Na ja, okay, es gibt natürlich in jeder größeren Stadt, ich bin in Berlin, gewisse Parks, wo man sich anonym trifft im Dunkeln. Ja, das sind aber dann immer so eher Parks der schwulen Szene. Ich glaube, Heterosexuelle haben solche Parkanlagen nicht, ne? Naja, meine Erfahrung ist, dass es nicht nur Schwule sind. Also es sind Schwule natürlich, es sind Heterosexuelle, die halt gewisse Vorlieben haben. Ja. Oder sich orientieren wollen oder Bisexuelle. Es ist eigentlich alles Mögliche dort. Ja, aber es tauchen dort eigentlich nur Männer auf, ne? So meinte ich das. Ja, ja. Ja, natürlich. Transsexuelle sind eher die Ausnahme. Ja. Eher Transvestiten. Mhm. Und natürlich, es wird schon merkwürdig geguckt, wenn ich dort auf einmal stehe und auf den ersten Blick total wie eine Frau aussehe. Ja, wie reagieren die Jungs, die Männer, die Schwulen, die Halbschwulen, die bisschen Schwulen auf dich? Also die, ich erkenne das schon. Also die Schwulen sind natürlich nicht interessiert, die sind natürlich auf richtige Kerle fixiert, ist klar. Gibt es auch schon mal Beschimpfungen, dass sie sagen, hier komm, hau du hier ab, du hast nichts verloren? Nee, das ist also in der Szene ist alles sehr nett, finde ich. Man toleriert sich, also da habe ich keine Probleme. Auf wen zielst du es denn ab? Wen möchtest du denn da treffen? Ich glaube, man trifft automatisch den Richtigen. Es sind meistens Heterosexuelle oder Bisexuelle. Mhm. Oder um es auch mal krass zu sagen, es sind bestimmt auch mal notgeile Heteros dabei, die sonst irgendwie nicht zum Zuge kommen. Aber wie kapieren denn die Männer, dass du keine richtige Frau bist, sondern ein transsexueller Mann, der noch... oder die Frau, ganz, transsexuelle Frau, Entschuldigung. Der bis jetzt eben auch noch einen Penis hat. Naja, man... Der Vorteil ist, es ist alles total dunkel. Man kommt sich näher, man kommt schnell zur Sache, man fummelt gleich rum und einer der ersten Griffe ist natürlich gleich zwischen die Beine. Du hast aber auch Brüste. Ja. Ja. Und die sind auch schon entwickelt, die sind aufgebaut durch entsprechende Behandlungen. Ja. Durch Hormone, ja. Und das geht relativ schnell. Ja, aber reagieren die da nicht manchmal irritiert oder gar böse, wenn die merken, dass du eben keine Frau bist? Nee. Es kommt höchstens mal ein Spruch, wenn dann jemand zwischen die Beine greift, dann, oh sorry, tut mir leid. Mhm. Aber meine Erfahrung ist in dem Sinne positiv. Also es kommt keine Beleidigung oder so. Also du bist 39 Jahre alt und sagst, im Prinzip habe ich diese Art von Sex immer praktiziert. In all diesen Jahren nie eine negative Erfahrung gemacht? Nein. Nein. Also Auch was ich deinen Mitarbeiter schon gesagt habe, ich habe nicht die Erfahrung, dass die Leute dort alle Sex ohne Gummi haben wollen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten, die allermeisten wirklich darauf bedacht sind, mit Gummi Sex zu haben. Wie sieht denn dann der sexuelle Vorgang, den du mit diesem Menschen, mit diesem Mann hast, wie sieht der aus? Das geht dann richtig knallhart zur Sache. Also man fackelt da nicht lange, man labert nicht lange rum. Ja, also kommt es da zum Analverkehr? Das kommt auch vor, alles Mögliche. Es kommt auch vor, dass ich da zwei, drei Typen bediene. Aber Analverkehr, dann hast du nur die passive Rolle oder auch die aktive Rolle? Nee, also ich habe keine aktive Rolle, weil ich ja nicht in dem Sinne homosexuell bin. Mhm. Das heißt, ich habe natürlich die weibliche passive Rolle. Mhm. Also Analverkehr, Oralverkehr, praktizierst du da auch oder lässt du auch Oralverkehr praktizieren? Bei dir, an dir? Nein. Das nicht? Das heißt, bei mir darf da unten niemand ran. Also vorne darf bei dir niemand ran? Nee. Um es ganz profan auszudrücken. Ja, weil ich habe ja ein Problem damit, dass ich dieses Ding habe. Mhm. Und andere kommen damit besser klar. Aber ich gehöre halt zu den Transsexuellen, die das nicht so mögen. Also ich möchte dort nicht berührt werden. Mhm. Und das gibt halt auch meistens kein Problem. Es sei denn, der Partner ist darauf fixiert. Mhm. Es gibt natürlich Männer, die es gerne haben, eine transsexuelle Frau zu haben, die eine weibliche Figur hat mit Busen und dieses Ding da unten. Mhm. Und ist dieses Ding, wie du es nennst, bei diesen sexuellen Vorgängen in der sexuellen Aktion noch erregt bei dir? Oder ist es schon so runtergefahren, dass es nicht mehr... Nein, runtergefahren. Ja, gar nicht mehr. Also, nun ist das wirklich eine Form von sehr anonymem Sex. Ja, ich kenne da also niemanden mit Namen oder so, man stellt sich nicht vor. Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal so dunkel ist, dass man kaum die Gesichter richtig erkennen kann. Ja, ich habe auch überlegt, als es um dieses Thema ging, als ich so ein bisschen darüber nachdachte, was ist eigentlich der besondere Reiz oder Kick dabei? Darauf wollte ich genau jetzt hinaus. Ja, da du ja die Gesichter bisweilen manchmal gar nicht erkennen kannst. Ja. Nicht mal die Körper, richtig. Ja, das ist irgendwie eine ziemlich mystische Sache. Also ich frage mich auch, was da irgendwie so... ich habe zum Beispiel, um es krass zu sagen, Sex mit Männern, die normalerweise auf der Straße für mich den Status von Durchzug haben, die ich überhaupt nicht beachte, die völlig uninteressant sind. Vor denen du dich vielleicht sogar, wenn du in einer privaten Umgebung mit diesen Menschen intim werden solltest, vor denen du dich vielleicht sogar ekeln würdest, könnte das sein? Ja. Ja, ne? Ja, und das ist irgendwie das Faszinierende, was oder auch ein Rätsel, was nicht zu lösen ist. Ich vermute, in dieser anonymen Sexualität steckt irgendetwas Mystisches, wo alle Schranken fallen. Es ist egal, woher jemand kommt, aus welchem Land, wie er aussieht. Liegt das denn vielleicht auch an deiner Transsexualität, dass du quasi früher vielleicht gar keine andere Möglichkeit gefunden hast, Sexualität zu erleben, als denn in dieser anonymen Welt? Nee, nicht wegen der Transsexualität. Es ging darum, während dieser Selbstfindungsphase, ich hatte natürlich auch früher Sex mit Frauen gehabt, rein mechanisch, es war mehr so eine erotische Sache. Ich habe Frauenkörper halt begehrt, weil ich selbst gerne einen hätte. Mhm. Und ich überlege, ob es vielleicht auch eine modifizierte Art von Liebe ist, weil ich liebe zurzeit niemanden, mich liebt zurzeit niemand. Mhm. Und ich überlege schon, ob dieser Trieb, der bei mir ja auch relativ stark ist, vielleicht auch so eine modifizierte Art von Liebe ist. Und ob es anders wäre, wenn ich einen Freund hätte, der mich liebt und ich ihn, ob das wegfallen würde, obwohl ich das schon wieder bezweifle. Das heißt, du warst noch nie in deinem Leben verliebt, dass du diese Erfahrung hättest machen können? Nein, also verknallt oder so, aber ich habe nie jemanden in dem Sinne geliebt. Also auch noch nie Sex gehabt mit jemandem, den du liebst? Nee, das war, es ging wirklich... nur um diese Sexgeschichte. Wenn du so eine Aktion hinter dir hast und dann aus der Parkanlage oder wo auch immer rausgehst und auf der Straße bist und nach Hause kommst, fühlst du dich dann gut oder gibt es einen fahlen Nachgeschmack? Nee, das nicht. Also es kommt natürlich auch auf die Männer an. Ich meine, wenn die es nicht gebracht haben, dann ist es natürlich frustrierend und ich muss es mir dann irgendwie, dann mache ich es mir halt selbst. Oder? Gibt es denn in dir, wie machst du es dir denn selbst, wenn dieses Körperteil völlig tabu ist? Ja, das geht in dem Sinne noch, dass der Trieb sich dermaßen dann aufstaut, dass ich dieses Ding dann halt doch noch benutzen muss. Ach so. Wenn es halt einfach nicht mehr zu ertragen ist und dann kommt so eine Art Zusammenbruch, Ja, weil ich mich mit diesem, weil ich dieses Ding masturbieren musste, das ich eigentlich gar nicht haben will. Das ist unglaublich. Ich bin jedes Mal, ich habe sehr oft schon mit transsexuellen Menschen gesprochen, aber bin jedes Mal erstaunt über die, auch das ablehnende Vokabular. Jetzt in deinem Fall, dass du dein Penis, einfach nur dieses Ding da unten. Ne? Ich bezeichne das auch so als Geschwür oder so. Ja, ja. Also, neulich mit einer transsexuellen Frau gesprochen, die auch gesagt hat, ich mag das gar nicht angucken und anfassen. Ja, genau so geht's mir auch. Ich will, dass es weg ist, dass es zugenäht ist und ich will es gar nicht mehr sehen. Naja, ich habe auch, das ist bei uns, bei den richtigen Transsexuellen auch, denke ich, völlig normal. Also es gibt auch viele, die so schlecht damit leben können, die sich auch wirklich selbst verstümmeln. Also, gibt es die Sehnsucht bei dir, Sonic, wenn du es auch noch nie erlebt hast, aber dennoch kann man ja so eine Sehnsucht haben, irgendwann vielleicht doch eine Sexualität mal zu erleben mit einem Menschen, den man liebt und wo diese ganze Anonymität eben wegfällt? Das auf jeden Fall. Das sind die Momente, wo ich dann natürlich träume und mir das vorstelle, mit einem Mann Sex zu haben, so, wo Liebe der Background ist. Ja. Und das kann ja vielleicht, und ich würde es dir wirklich von Herzen wünschen, alles eintreten nach der Umwandlung, nach der Operation. Ja. Ne? Dann beginnt ja wirklich ein ganz anderes Leben für dich. Ich habe ja momentan das Problem, wenn ich jetzt einen Mann kennenlernen sollte und der gefällt mir und ich gefall ihm und ich kann mich ihm einfach nicht darbieten in meinem jetzigen körperlichen Zustand. Und es gibt kaum einen heterosexuellen Mann, der irgendwie Bock darauf hat, diese ganze OP-Geschichte mitzumachen. Und so, deshalb wünsche ich dir für die Operation, die in Bälde ansteht, wie du gesagt hast, alles Gute, toi, toi, toi. Und ein tolles Leben danach und vielleicht auch mal eine ganz große Liebe. Ja, ich hoffe das auch. Alles Gute, Sonic. Vielen Dank, tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt anonymer Sex und ich möchte mich gerne mit euch unterhalten, wie ihr anonymen Sex betreibt. Wo auch immer, im Park, in der Sauna, im Darkroom, bei einer Prostituierten, im Swingerclub, wo auch immer. Macht ihr das gerne? Macht ihr das mit Überzeugung, wie die Sonic das gerade erzählt hat? Oder führt ihr gar so eine Art Doppelleben, dass ihr vielleicht in einer Beziehung seid, dass ihr verheiratet seid, eine Familie habt und euch immer wieder so diese Nebenwelten oder diese Gegenwelten sucht und da eure Befriedigung findet. Also wenn ihr Lust habt, mit mir darüber zu reden, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Christine, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Christine. Du bist eine Frau. Ja. Na, ich frage jetzt nochmal, also nach der Sonic gerade, da war alles ein bisschen anders, ein bisschen durcheinander. Zum Thema anonymer Sex hast du mich angerufen? Ja. Ich frage dich jetzt, betreibst du anonymen Sex? Ja. Erzähl. Der ist so anonym, dass nicht mal meine allerbeste Freundin das davon weiß. Erzähl, was machst du? Es ist Folgendes, ich bin also Witwe. Mhm. Und mein Mann ist ganz plötzlich und überraschend gestorben. Wie lange liegt das zurück? Ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr erst. Mhm. Ja. Mhm. Und ein Cousin von ihm hat versucht, mich zu vergewaltigen. Mhm. Und zwar war es so, dass mein Mann also noch nicht unter der Erde war. Mhm. Und ich bin dann also Hals über Kopf aus meiner Stadt weggezogen. Habe also über 100 Kilometer dazwischen gelegt und habe quasi bei Null angefangen. Ja. Habe auch niemandem erzählt, wo ich hingehe. Und mein Sohn, der hat also mal hier bei mir, der hat mich besucht. Lass mich nochmal zu der Vergewaltigung fragen. Das war eine versuchte Vergewaltigung, es ist nicht zum Vollzug gekommen. Du hast dich gewehrt und du hast es abwenden können. Ich habe es dadurch schaffen können, weil mein Sohn mit einem Freund ausgerechnet in dem Moment kam. Ach so, hat er das mitbekommen, was da abging, oder hat er es nicht kapiert? Doch, sofort. Er hat sofort kapiert, ja. Und danach hast du dann eine Konsequenz gezogen und sagst, du bist weggezogen, 100 Kilometer von dem ursprünglichen Wohnort? Über 100, über 150. Ja, gut. Und dann? Und die Patentante von meinem Sohn, sie hat eine Nichte. Und das ist also meine beste Freundin. Und so, ich bin dann dahin gezogen, habe auch eine Wohnung gekriegt, die quasi in der Nähe von der Freundin. Ja, genau. Ja. Und mein Sohn war, wie gesagt, mal hier und hat unter dem Sofa ein Sexfest liegen lassen. Und ich habe das gefunden beim Aufräumen. Er besucht dich und bringt Sexheftchen mit? Jo. Ja, ist passiert. Wie alt ist der Sohn überhaupt? Mein Sohn ist gerade 18 geworden. 18, na gut, dann liest man ganz gerne mal Sexheftchen, okay. Ja. So, er hat das verloren unterm Sofa, du hast es rausgeholt. Genau. Und? Ja, und dann habe ich das mal studiert. Ja. Hast du zum ersten Mal so ein Heftchen gesehen? Nee, das nicht. Das nicht. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch nicht sonderlich sonst dafür interessiert, ja, weil die Beziehung zu meinem Mann und auch der Sex mit meinem Mann ja unwahrscheinlich schön war. Jetzt bin ich ganz gespannt. Du hast gerade gesagt, ich praktiziere eine Form des anonymen Sexes, das ist so anonym, nicht mal meine beste Freundin weiß es. Hängt das mit diesem Sexheftchen zusammen? Nein, das hängt damit zusammen, dass dieser Cousin meines Mannes das versucht hat, mich zu vergewaltigen. Was genau machst du denn jetzt an anonymen Sex? Ja, ich habe also da einen Kontakt gefunden. Mhm. Da standen also Telefonnummern auch drin. Mhm. Und dann habe ich mal eine angerufen. Mhm. Und es war also ganz witzig. Der gute Mann, der hatte zunächst mal das Gefühl, dass ich ihn veralbere. Mhm. Der hat also gemeint, ich wäre ein Mann. Weil die Stimme ziemlich tief ist. Ja. Deswegen fragte ich dich auch, Karl. Du bist eine Frau. Ja, genau. Ja. Und ich habe mich dann mal mit dem verabredet. Ja. Weil das so, das Gespräch war ganz nett. Ja. Und ich habe mich dann mit ihm verabredet. Ja. Und wir haben uns dann also an einem ganz neutralen Ort getroffen. Ja. Ja. Und zwar an einem Hauptbahnhof. Aha. Da ist ja so viel Gewusel drumherum. Ich verstehe. Und ich muss auch sagen, ich habe mir also sogar die Haare gefärbt. Ja. Weil ich nicht wollte, dass es irgendwie einen Anhaltspunkt für ihn gibt. So. Jetzt brennen wir alle darauf, was du mit dem gemacht hast oder wie dein anonymer Sex aussieht. Ja, wir sind zusammen in ein Hotel gefahren. Ja. Und haben uns ein Zimmer genommen. Ja. Das heißt, er hat das Zimmer gemietet. Mhm. Und ich bin dann dazu gekommen. Mhm. Und wir haben dann ein bisschen Shampoos getrunken. Ja. Und ja, das hat sich dann einfach alles irgendwie so ergeben. Und dann habt ihr Sex in dem angemieteten Hotelzimmer miteinander gehabt? Richtig. Ja. War sehr schön. Ja. Hat auch so ein bisschen geprickelt. Ja. Weil, es war eigentlich recht spannend. So, wie oft kommt denn das vor, dass du das machst? Oder war das nur eine einmalige Aktion? Nee, ich treffe mich häufiger mit demselben Mann. Ach so. Aber du sagst, selbst meine beste Freundin ahnt da nichts von. Könnte die ja auch irgendwie rauskriegen, ne? Ja. Nee, eigentlich weniger. Jetzt erklär mir mal bitte, du hast am Anfang von dieser Fastvergewaltigung erzählt. Ja. In welchem Zusammenhang steht diese Fastvergewaltigung jetzt mit diesem anonymen Sex? Habe ich nicht so richtig nachvollziehen können. Es ist so, es gibt also bei mir in der Auskunft keine Telefonnummer. Mhm. Und ich lasse auch niemanden in meine Wohnung rein. Mhm. Außer meiner Freundin. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe also das Auto abgegeben, mhm, weil man ja anhand des Nummernschildes dann auch mhm rauskriegen könnte. Mhm. Und ich lasse auch so Bekannte, die ich inzwischen gefunden habe, also mit denen treffe ich mich grundsätzlich außerhalb meiner Wohnung. Verstehe ich, also ganz anonymisiert bist du. Genau. Mhm. Und wenn ich da zu dem Treffen hinfahre, mhm, ich habe also keinen Ausweis, keinerlei Papiere bei mir. Ach so. Ich versuche es zu verstehen. Durch diesen Vorfall der Fastvergewaltigung bist du jetzt ganz vorsichtig geworden und schottest dich so ab und bist ganz anonymisiert. Das heißt, wenn das nicht passiert wäre, würdest du ganz anders mit einem Mann und mit diesem Mann umgehen. Ja. So, dann habe ich es jetzt verstanden. Ja. Ist denn da jetzt so eine Art Freundschaft schon entstanden mit diesem Mann oder geht das nur immer Sex und dann Tschüss? Ja, es ist so, wir gehen zum Beispiel mal essen miteinander. Ach, das schon auch. Mhm. Oder wir gehen mal irgendwo was miteinander trinken. Mhm. Aber mehr will ich gar nicht von ihm. Nee. Und die Sexualität ist für dich ist befriedigend, ist angenehm für dich? Ja. Ja. Ja. Wie oft kommt es in der Woche vor? Oder also wir treffen uns so im Schnitt jetzt alle 3 Wochen. Alle 3 Wochen. Naja, ist ja noch eine ganz gute Rate. Ja. Christine, danke für die Schilderung und viel Spaß weiterhin. Danke dir. Und alles Gute von Herzen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Anonymer Sex, das ist mein Thema, über das ich mich mit euch jetzt hier unterhalte. Wer von euch hat anonymen Sex? Wer von euch macht's gerne? Mit gutem Gewissen. Und wer von euch macht's auch gerne, aber mit schlechtem Gewissen? Frage jetzt an Janine, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Geraldine. Ach, ich bitte um Entschuldigung. Mach nichts. Geraldine. Ja, Geraldine geschrieben, ne? Ja, genau. 22 Jahre alt. Mhm. Hast du eine nette Stimme, finde ich. Dankeschön. Muss ich es gleich spontan nur so sagen. Geraldine, anonymer Sex. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, was du da machst. Eigentlich gar nichts mache ich damit. Und zwar vor 2 Jahren ja? habe ich auf eine Kontaktanzeige in der Zeitung geantwortet. Ja. Und ja, die hat sich eigentlich von vornherein ganz sympathisch angehört. Junger Mann, 30 Jahre alt, sucht Frau zum Spaß haben. Wo hast du denn diese Anzeige gelesen? Ich hoffe nicht in einem Pornomagazin. Nein, ja. Das habe ich in einer ganz normalen Zeitung gelesen. In der seriösen Zeitung? Ja. Ja. Genau, und habe ich halt bei dieser Nummer angerufen. Mhm. Und dann meldete sich auch ein Mann. Mhm. Und wir haben auch gleich ein Treffen vereinbart. Wie alt war der Mann? 30. 30, mhm. 30, ja. Haben uns in einem Restaurant getroffen. Mhm. Und haben dann auch was gegessen. Aber irgendwie sagte der Mann mir vom Aussehen gar nicht mehr so zu. Mhm. Mhm. Also, so richtig Lust auf den anonymen Sex hatte ich dabei gar nicht. Also Moment, das war jetzt schon so darauf angelegt, dass du den nicht großartig kennenlernen wolltest eigentlich, sondern dass ihr gleich in die Kiste gehen wolltet ja. an dem Abend. Mhm. Das war von deiner Seite aus auch so gedacht. War auch so gedacht. Nach dem Motto, ich guck mal in die Anzeigen rein, ich hab Lust, ich bin gut drauf und ich hätte heute Abend gern mal Sex und rufe ich den mal an. Ja, genau so war. Gehen wir erst miteinander essen, um sich zu beschnuppern und dann in die Kiste. Mhm. Ne, so war es geplant von dir. Ja. Nun saßt du da, hast mit dem gespeist, gegessen, hast gedacht, näher möchte ich mit dem eigentlich nicht zusammenkommen. Genau so war das. Und dann? Und dann habe ich ihm das halt auch ganz offen gesagt, was er mir nicht so zusagt. Mhm. Er sagte dann auch, ja, ist in Ordnung, dann suche ich mir eben eine andere. Hat mir noch angeboten, mich nach Hause zu fahren. Mhm. Hat den auch sofort angenommen. Mhm. Bin mit ihm ins Auto gestiegen und sagte, er müsse noch tanken. Mhm. Ist auf die Tankstelle raufgefahren, aber hinter die Tankstelle. Mhm. Und hat mir dann gesagt, ich soll mich ausziehen. Habe ich ihm gesagt, dass ich das nicht wollte, dass ich ihm das auch gerade gesagt habe. Mhm. Dann hat er mir die Klamotten vom Körper gerissen. Mhm. Im Auto? Im Auto, ja. Mhm. Hat mir dann den Anschnallgurt um den Kopf gewickelt, um den Hals. Alles hinter der Tankstelle? Alles hinter der Tankstelle, mhm. ja. Mhm. Und hat mich dann vergewaltigt. Das ist dann auch zur Anzeige gekommen. Da hört der Spaß dann auf, ne? Von wegen anonymer Sex und nettes Schmankerl und so. Mhm. Hast du geschrien? Ja, hab ich. Das hat niemand gehört? Hat niemand gehört, nein. Es ist richtig zum Geschlechtsverkehr gekommen? Mhm, ja. Und wie ging es dann weiter, als er fertig war, als es zu Ende war? Ja, dann bin ich nach Hause gefahren, hab sofort mit meinen Eltern darüber geredet. Ja, Moment, langsam, du warst ja, erstmal saßt du ja noch nackt im Auto, mehr oder weniger nackt. Ja. Hat er dich dann rausgeschmissen, die Kleider hinterhergeschmissen? Bist du zum Tankwart gelaufen oder was ist da passiert? Er hat mir die Kleider zuerst rausgeschmissen. Mhm. Und dann hat er mich mit dem Anschnallgurt ganz festgezogen. Mhm. Und hat gesagt, wenn ich das jemandem erzähle, dann bringt er mich um. Mhm. So, und dann hat er mir den Anschnallgurt abgemacht und dann bin ich rausgelaufen. Mhm. Hat mich erst angezogen, weil ich war voll perplex, total geheult und wusste gar nicht, was ich machen sollte. Mhm. Bin dann zu dem Tankstellenwart hin, hab ihm gesagt, er möchte bitte so schnell es geht ein Taxi rufen. Mhm. Bin dann mit dem Taxifahrer zu meinen Eltern gefahren. Du hast dem Tankwart aber nicht gesagt, was da passiert ist? Nein. Nee. Mhm. Dann ich wollte zuerst mit meinen Eltern darüber sprechen. Ja, ja. Hab das meinen Eltern erzählt. Mhm. Die sind gleich mit mir ins Krankenhaus gefahren, um irgendwelche Hämatome oder wie auch immer festzustellen. Mhm. Dann haben wir die Polizei auch ins Krankenhaus gerufen. Mhm. Die haben das dann auch alles gleich ins Protokoll aufgenommen. Mhm. Dann musste ich mit zur Wache. Konnten die denn Spermaspuren noch? Ja. Ja, das ging alles. Mhm, ja. Also Blutergüsse, alles wurde festgestellt, mhm. auch am Hals. Und mhm. Ja, und dann, ich hatte ja halt die Telefonnummer noch von ihm. Genau, die hattest du. Ja, und das war halt das Ausschlaggebende, womit sie ihn finden konnten. Und sie haben ihn gefunden? Sie haben ihn gefunden, Du hast ihn angezeigt? Ja. Was ist draus geworden? Ja, draus geworden ist eigentlich nicht viel. Er hat nur 3 Jahre auf Bewährung bekommen. Nur 3 Jahre auf Bewährung? Ja, mhm. aus dem Grund, weil er alles zugegeben hat. Mhm. Du saßt mit ihm zusammen im Gerichtssaal. Ja. Du hast ihn dann nochmal gesehen. Mhm. Was war das für dich für eine Situation und was für ein Gefühl hattest du da? Hass. Mhm. Nichts anderes. Ich hatte nur Hass. Mhm. Manche empfinden da Angst oder ich hatte einfach nur Hass. Mhm. So, und dann kam das Urteil. Dann sagte der Richter irgendwann drei Jahre auf Bewährung. Da saßt du auch im Gerichtssaal, als das Urteil verkündet wurde. Da ist mir selbst ein bisschen angebrochen. Mhm. Vor allem, weil er ja schon mehrere Vorstrafen hatte wegen Kindesmisshandlung etc. etc. Das auch noch. Mhm. Ja. Was wäre für dich eine angemessene Strafe gewesen? Die 3 Jahre auf Bewährung meinst du jetzt, oder? Ich frage dich, was wäre für dich eine angemessene Strafe gewesen? Oh, eine angemessene Strafe, ja. Ist natürlich sehr schwer, wenn man das als Opfer sagen soll, aber fragen kann ich dich ja mal. Ja, ich weiß nicht, eigentlich... 3 Jahre ohne Bewährung? Nee, lebenslänglich, dass er mir nie wieder über den Weg läuft. Mhm. Mhm. Das wäre eigentlich... Mhm. Aber weißt du, was gut ist, dass du sofort deinen Eltern Bescheid gesagt hast. Mhm. Ne? All diese ganzen, viele Frauen schämen sich ja und sprechen gar nicht. Behalten das für sich, gehen nicht ins Krankenhaus gleich und so weiter. Ja. Das liegt jetzt 2 Jahre, ne? Sagst du zurück. Ja, jetzt ist aber auch noch eine Verhandlung wegen Schmerzensgeld. Mhm. Mhm. Die jetzt kommt, wir haben 8.000 Euro. Mhm. Und also die Chancen sehen diesmal sehr gut aus, dass ich auch diese 8.000 Euro bekomme. Mhm. Ich wünsche es dir von Herzen, dass du die bekommst. Mhm. Jetzt ist so eine Aktion, so eine eigentlich nette Aktion, die du da geplant hattest, hat so böse geendet. Ja. Wahrscheinlich wirst du nie wieder sowas machen, ne? Nein. Mhm. War das eigentlich damals zum ersten Mal, dass du gesagt hast, ach, ich rufe mal auf so und ich melde mich mal? Ja. Mhm. Es war ganz spontan, ich hatte das halt mal so durchgeblättert. Ja. Und es kam auch von vornherein sympathisch vor. Mhm. Und ich habe da halt nur Gutes drüber gehört. Mhm. Hast du während der Vergewaltigung auch Angst gehabt, dass der dich vielleicht erwürgt, oder? Ja. Ja. Aber trotzdem hast du geschrien, den Mut hattest du. Mhm. Ja, also, was heißt geschrien? Ich habe das fast nicht rausbekommen. Mhm. Ich habe gewinselt, gehämmert gegen die Türen. Mhm. Ja. Mhm. Hast du jetzt danach nochmal oder schon wieder mit einem Mann schlafen können? Ja, habe ich. Das heißt, du hast einen Freund, oder war das auch nur ja, so? Ja, seit einem Jahr. Habe ich nur einen Freund. Und dem hast du das auch erzählt, der weiß Bescheid. Ja. Mhm. Hast du den Eindruck, dass du es seelisch so einigermaßen im Griff hast? Oder bricht es doch immer wieder hoch, die Erinnerungen? Und die Erinnerungen kommen sehr oft hoch, ja, das ist richtig. Aber das schaffe ich schon, da ich in psychiatrischer Behandlung bin. Ah ja. Mhm. Ich habe sehr viele Menschen, die mich da unterstützen. Mhm. Ja. Liebe Geraldine, das ist eine traurige Geschichte zu dem Thema anonymer Sex, aber das gehört eben auch dazu, ne? Und das ist auch eine Warnung vielleicht an viele andere Mädels, da sehr vorsichtig zu sein mit solchen Treffen. Obwohl, du warst ja vorsichtig, du hast dich ja im Restaurant mit dem getroffen und nicht gleich in der Wohnung. Und, aber es sind halt überall Gefahren, dennoch da, ne? Ja. Man sagt halt immer, sowas kann mir doch nicht passieren, aber es geht schneller, als man denkt. Hast du dir hinterher so Vorwürfe gemacht, dass du dir gesagt hast, ach, hätte ich doch ein Taxi genommen, oder? Ja, die Polizei hat mir auch Vorwürfe gemacht zuerst. Inwiefern? Warum ich dann auf sowas eingehe. Naja. Dass ich selber Schuld hätte. Das hat die Polizei gesagt, dass du selber schuld bist? Ehrlich, so haben die das formuliert? Ja. Das ist ja schon wieder krass. Das ist krass, ja. Das finde ich sehr krass, wirklich. Ja. Das kann man so nicht sagen. Das ist richtig. Also das Einzige, was man so sagen kann im Nachhinein, du dir selbst vielleicht sagen kannst, ist das mit dem Taxi, ne? Dass wir vielleicht... Ja. Aber das ist auch das Einzige. Mhm. Liebe Geraldine, alles Gute. Wünsche ich dir von ganzem Herzen. Danke. Und dass du die Kohle auch kriegst. Ja, das stimmt. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1 Uhr 31 und 41 Sekunden. Kleine Pause. Und 20 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema anonymer Sex. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr anonymen Sex betreibt. Mit gutem Gewissen, mit schlechtem Gewissen, mit Spaß. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir faxen unter 0800 5678 110. Peter ist bei mir jetzt, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Peter. Was heißt du? Nach der letzten Geschichte ist es jetzt ein bisschen schwer, einen Einstieg zu finden. Ja, das ist natürlich eine traurige, wirklich traurige Sache gewesen. Ja, ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, dich anzurufen durch deine Bemerkung gestern Abend. Da hat es eine Anruferin, die von einem Swingerclub berichtete. Ja. Und du sagtest dann, ja, schade für euch Frauen ist das leichter. Ja. Und ich betreibe einen schwulen Swingerclub. Da ist es dann für die Männer leichter. Da ist es dann für die Männer leichter, genau. Du betreibst einen schwulen Swingerclub für Männer. Richtig, genau. Was genau passiert da? Also wir haben einen Swingerclub, der hat so 400 Quadratmeter, haben dort sechs verschiedene Spielräume, unter anderem einen Darkroom, unter anderem eine Gangbang-Hütte. Mhm. Das muss ich dir vorstellen wie so eine riesengroße Hundehütte in 3x3 Meter mit Matratzen drin ausgelegt und Löchern von außen zum Reingucken. Wir haben einen Slingdarm-Club, wir haben einen Separé. Halt mal, eins nach dem anderen, bleiben wir bei der Hundehütte. Ja. Interessiert uns sicher alle. Also wie hoch ist die? Also die ist so Ausmaß von 3x3 Meter und Höhe etwa, ja, so 1,50 Meter. Nur 1,50 Meter? Ja, ja. Wie viele Männer passen da rein? Och, es waren schon 30 drin. Es waren schon 30. Und rundherum sind kleine Löcher oder so? Ja, größere Löcher, teilweise so 15 cm Durchmesser, teilweise 30 cm Durchmesser. Sind diese Löcher nur dafür da, dass man da durchgucken kann? Nein, nein, natürlich nicht. Da soll man auch was durchstecken. Zum Beispiel, ja. Unter Umständen, ja. Wir brauchen nicht mehr darauf einzugehen, was man da durchsteckt. Ein Finger kann man zum Beispiel durchstecken zum Winken, ja, zum Beispiel und so weiter. Nase. Okay, weiter, was noch? Ja, dann haben wir, wie gesagt, ein Darkroom. Ja, also Darkroom, ja, wir müssen mal erklären, ne? Darkroom ist ein Raum, wo es absolut dunkel ist, wie in einer Dunkelkammer. Absolut dunkel, genau. Wo man also nichts sieht, ne? Auf nicht die, sieht. Die Hand nicht vor Augen. Aber du weißt ja, wo man nicht sieht, ist Fühlen keine Schande. So, das ist schon der Spruch. Da geht man dann rein und hat Sex mit Leuten, die man überhaupt nicht richtig, genau. sehen kann, die man nicht kennt und man weiß gar nicht, ob der nun Pickel hat oder ob der einen dicken Bauch hat. Na gut, das kann man fühlen. Was noch? Ja, dann haben wir einen Raum mit einem Sling. Das ist eine Lederschaukel aus Liebe, eine Liebesschaukel aus Leder. Mhm. Da kann sich also einer reinlegen und die anderen können sich dann rundherum ja, mit ihm vergnügen. Ne? Mhm. Da kann er drin, also. Also das ist jemand, der dann sehr verwöhnt werden richtig, möchte. Genau. Der liegt da ganz entspannt, ja, richtig, alle genau. Viere von sich gestreckt, mehr oder weniger. Exakt. Und die anderen Jungs machen dieses und jenes damit. Richtig, genau. Mhm. Ja, dann haben wir noch einen Raum, wir nennen ihn ägyptisches Zimmer. Ein ägyptisches Zimmer. Richtig, genau. Mhm. Mit einer Einrichtung, die nennen wir Kamelritt oder Swinging Playground. Mhm. Das ist eine Eigenkonstruktion von uns. Das ist ein Doppelbett, was auf Federn gelagert ist, auf Autofedern. Auf Autofedern? Ja, genau. Also zwei Autofedern übereinander geschweißt an jeder Ecke. Das sind also dann insgesamt auf 8 Federn gelagert. Mhm. Und dadurch schwingt das natürlich herrlich und man kann prima darauf spielen. Da sind dann auch mehrere Männer auf dieser, ja, natürlich. Auf dieser Fläche. Ja, ja. Ja. Die Fläche ist so 2x2 Meter groß, die sich dann so um 1,20 Meter also, über der Erde bewegt. Das ist dann noch eine Steigerung zum Wasserbett, ne? Richtig, genau. Ja. Genau, dann haben wir noch ein Separé, also für die, die es mal in kleiner Runde lieben, da steht ein Doppelbett drin, da kann man auch die Tür dann zumachen. Mhm. Dann haben wir noch einen kineastischen Fernsehraum, also einen Fernsehraum, wo halt Pornofilme laufen und der mit Kinobestuhlung bestückt ist halt, ne? Aha. Und da sitzen dann die Gäste nackt, richtig, genau. Nackt auf den Stühlen. Richtig, genau. Also alle Leute, die in dem Club sich in welchem Raum auch immer aufhalten, sind splitternackt. Nein, grundsätzlich kommt jeder bei uns rein, bekommt einen Schrank und ein großes Handtuch, ein Badehandtuch. Mhm. Und in der Regel wird dieses Badehandtuch um die Hüften getragen, wobei es bei uns aber keinen Zwang gibt. Das heißt, wenn einer nackt rumlaufen möchte, läuft er nackt rum. Mhm. Wenn er beispielsweise einen Fetisch hat, wie die Leder- oder Damenwäscheträger oder so, dann kann er auch diesen ausleben. Das geht auch. Man kann aber nicht in der Jeans und einem engen Unterhemd rumlaufen. Das geht nein, nein. Das ja, kann man auch. Könnte man auch, aber in der Regel zeigen also die meisten Fleisch. Ja. Wir machen dann auch mal so Partys ab und zu. Mhm. Wir hatten jetzt vor 14 Tagen freitags eine Nackedei-Party. So, mal was ganz anderes. Und da mussten also wirklich alle Gäste nackt rumlaufen. Achso, da ist da Pflicht. Nacktheit ist da dann Pflicht. Nackt, das war dann Dresscode ohne Dress. Das ist ja ein riesen Angebot, was du da in deinem Club hast. Ja, genau. Ne? An Möglichkeiten. Und das ist auch recht einzigartig in Deutschland. Es gibt halt keinen anderen schwulen Swinger-Club. Ja. Wie teuer ist der Eintritt? 14 Euro. 14 Euro? Ja, genau. 28 Mark, ich rechne das ja immer noch um. Ja, ja, genau. So grob. Und da kann man sich so lange aufhalten, wie man will. Da kannst du dich so lange aufhalten, wie du willst. Und wir haben also 4 Tage die Woche geöffnet. Ja. Es wird mit dabei geboten Kondome, die überall rumstehen. Gleitcreme, ganz wichtig natürlich ja. bei uns. Ja. Wir haben noch eine kleine Trockensauna mit im Haus und Solarium ist im Eintrittspreis auch noch mit drin. Wollte ich fragen, gibt es auch so einen kleinen Pool oder eine Sauna? Sauna, sagst du, gibt es? Ja, Sauna, Taufbecken, Duschen natürlich. Das ist alles geboten. Ja, genau. Und eine ja, Bar. Terrasse haben wir. Eine Bar, wo man was trinken kann, sicherlich. Bar natürlich, Bistro-Bereich, ja. Kleinigkeiten zu essen. Was sind das für Männer, die in dein Lokal kommen, in deinen Club kommen? Also ich sage mal so, der typische Swinger ist zwischen Ende 20 und Ende 40. Mhm. Und dann vom verheirateten Mann bis zum Schwulen, vom Einzelnen bis zur Gruppe, da kommt also alles. Gibt es denn auch sehr viel ältere Männer, sagen wir mal so über 60, die noch zu euch kommen? Eigentlich weniger, ein paar haben wir davon, aber das sind eigentlich weniger. Also die Hauptklientel, ich sag mal so 80% unserer Gäste liegen halt zwischen Ende 20 und Ende 40. Ne? Lasst ihr denn, ich sag mal so quasi jeden rein oder sagt ihr, nee, der ist uns nun wirklich zu alt, den wollen wir nicht Nein, mehr... also grundsätzlich Zutritt hat jeder, wobei wir also Altersbeschränkungen natürlich nach unten haben, Mindestalter 18. Das ist klar, ja. Betrunken kommen nicht rein. Und wenn sich also irgendwie einer schon auffällig verhalten würde, dann lassen wir ihn auch nicht rein. Aber ansonsten sind wir sehr tolerant und das ist eigentlich das Schöne an dem Singer-Club. Während in so einer schwulen Sauna jeder seinen Traumprinzen für die Kabine sucht, ist man im schwulen Swingerclub halt sehr offen und hat vielleicht auch mal Erfahrungen mit Männern, die man vielleicht so nicht ranlassen würde. Nun hast du ja ständig quasi den Speck vor der Nase. Ja. Machst du da selbst auch manchmal mit? Nein, es gibt ein goldenes Gesetz bei uns und das heißt, für den Chef und fürs Personal ist Sex tabu während der Arbeitszeit natürlich. Aber du kriegst ja so visuell schon sehr viel Sex mit. Du siehst natürlich, natürlich. Also bei uns ist Sauberkeit sehr wichtig. Wir machen also ständig einen Durchgang auf Sauberkeit. Ja. Zwischendurch putzen wir halt Spuren weg, die entstanden sind oder leeren Papierkörbe, legen Kondome. Was ja nicht so die schönste Arbeit ist wahrscheinlich, ne? Das nicht unbedingt, aber gehört dazu, weil Sauberkeit für uns sehr wichtig ist. Ne? So, aber du siehst sehr viel Sexualität, kriegst sehr viel mit, kriegst auch sehr viel geile Sachen mit, muss man so sagen. Ich gehe mal davon aus, dass du selbst auch schwul bist. Richtig, ja. Hast du einen Freund? Ich habe einen Freund, ja. Wirkt der auch mit in den Club oder macht der was ganz anderes? Der macht, also normalerweise kommen wir beide aus dem Raum in Köln. Und ich bin nur hier unten beruflich gelandet vor 2 Jahren und habe diesen Club jetzt vom 7 Monaten mittlerweile eröffnet. Ja. Und er kommt am Wochenende ab und zu mit runter und dann hilft er auch mit dem Club. Achso, aber in der Woche macht er eine ganz andere Sache. Ja, genau. Ja. Hast du denn dann, wenn du in dein privates Umfeld nach Hause kommst, in eine Wohnung kommst, hast du dann noch Lust auf Sex? Oder bist du dann so scharf, nach dem, was du da stundenlang gesehen hast, dass du immer deinen Freund überfällst quasi? Teils. Also ich war früher, bevor ich in die Beziehung gegangen bin, auch so ein Anhänger von Gruppensachen und mache das auch sehr gerne. Auch in Saunen und so weiter. Das ist mir eigentlich die Idee auch aus dem Swingerclub entstanden. Mittlerweile turnt es mich aber teilweise ab, wenn man also so sieht, was so läuft. Also gerade auch auf dieser anonymen Basis und oder wenn Freundespaare kommen, die dann an der Theke miteinander sind oder hinten Einzelkämpfer sind oder so, dann fragt man sich schon teilweise mal. Also man kann ja, glaube ich, sagen, dass du ein Profi bist in Sachen anonymer Sex. Du hast, wie du es gerade angedeutet hast, selbst Erfahrungen früher gemacht in der Szenerie, bist jetzt Betreiber eines schwulen Swingerclubs. Jetzt mal so ganz privat gefragt, wie beurteilst du so anonymen Sex? Ist das nicht eigentlich ein Sex, der letztendlich doch was Trauriges auch immer hat? Es ist teilweise, sage ich mal, sind wir irgendwo aber auch ein sozialer Kontakt für Leute. Also auch gerade der Barbereich mit dabei und so weiter. Also wir haben beispielsweise in der Woche, Mittwoch oder Donnerstag, das sind so Abende, wo sehr viele Leute hinkommen, die, ich sag mal, Geschäftsreisende, Handlungsreisende sind und so weiter, die einfach den Club dann auch nutzen, um soziale Kontakte zu haben. Also ja, sagen wir es ganz klar, ganz viele einsame Leute, die sonst gar nicht wüssten, wohin. Richtig. Aber ist für dich denn, ich meine, du hast ja nur eine Partnerschaft, aber ist eigentlich so für dich nicht auch das Alleroptimalste, Sex mit jemandem zu haben, den man liebt und mit dem man das ganz alleine dann auch teilt? Man kann natürlich ganz andere Sachen machen und man fühlt sich geborgen danach und so. Teilweise geht es hier natürlich einfach um die sexuelle Befriedigung und danach geht man auseinander im Club. Und das ist mir einfach zu wenig. Ich brauche das in den Arm genommen werden danach, das neben dem Partner aufwachen, den Geruch des Partners. Und ich glaube auch, dass ganz viele Leute, dass es ganz vielen Leuten so geht und daher dann vielleicht auch oftmals dann schon unglücklich aus so einem Club oder vom Parkplatz oder weiß ich herauskommen. Befriedigt, ja, aber nicht unbedingt. So ist es. Also körperlich befriedigt, aber geistig vielleicht beschädigt. Dennoch muss man sagen, das ist gut, dass solche solche Einrichtungen gibt. Ja, natürlich. Das Witzige ist noch, wir sind in einem ganz kleinen Dorf, also dieses Dorf Ötisheim bei Pforzheim. Mhm. Das liegt also in der Ecke Pforzheim, Karlsruhe, Stuttgart. Mhm. Hat 800 Einwohner. Ja, das ist aber wahrscheinlich ein Riesenskandal, ne? Das hier. Nein, das ist also voll akzeptiert. Ist das wahr? Ja, weil war der Bürgermeister war auch schon Gebäude, da? Wo wir drin sind, mal eine Art Prostituierten, also ein Puff, wo also öfter Schlägerei und Besoffene waren. Ja. Und so Schwule sind natürlich pflegeleicht, sage ich mal. Mhm. Und also alles in Ordnung, im Prinzip in Ordnung. Akzeptiert von den... Ja, also auch mit den Nachbarn, denn wir haben ja abends offen und die haben also im Winter unser Schnee mitgefegt und Stein und Hecke mit und so. Ja, so muss also es sein. Schon voll akzeptiert. War interessant, mit dir zu reden, Peter. Alles Gute und viel Erfolg mit deinem Club weiter. Ja, danke, Domian. Auf Wiedersehen. Du machst eine tolle Sendung. Dankeschön, tschüss. Und ciao. Alexandra, 35 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Ja, ich grüße dich auch. Also, erstmal vorweg, da möchte ich dir mal eines sagen. Ich finde, an dir ist einer der besten Psychotherapeuten dieser Welt verloren. Oh, ich danke dir sehr herzlich. Ja. Obwohl ich ja hier nicht als Psychotherapeut arbeite. Ne? Das muss man immer klar sagen. Ne? Nee, das ist mir klar, das weiß ich auch. Aber ich finde dich also wirklich klasse. Ne? Was du für eine Arbeit leistest, ist wirklich super. Ne? Da sollte sich so mancher Therapeut wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Danke dir sehr herzlich. Tolles Kompliment. Nee, aber zum Thema jetzt. Ja, anonymer Sex. Anonymer Sex, ja. Also folgendes. Ich lebe seit 2,5 Jahren alleine mit meinem Kind. Mit deinem Kind? Mit meinem Kind, ja. Mit meiner Tochter. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und ich betreibe anonymen SM-Sex. Anonymen SM-Sex. Wie genau sieht das aus? Ja, das sieht so aus, dass, also ich habe irgendwann festgestellt in meinem Leben, dass ich also auf dieser, naja, sagen wir mal so, auf dieser masochistischen Linie fahre. Mhm. Habe das in meiner Ehe auch ausgelebt. Und dann ging also meine Ehe irgendwann kaputt und irgendwann habe ich dann festgestellt, also irgendwie brauche ich es doch. Und also in der dominanten Rolle. Genau, ich liebe Männer, die wissen, was sie wollen. So. Ich verstehe. Mhm. Mhm, okay. Und dann, und dann ging das eigentlich einen ganz einfachen Weg, also so über irgendwelche Tageszeitungen oder irgendwelche Wochenschauen, keine Ahnung, da inserieren immer irgendwelche Männer, dominante Männer, die also passendes Pendant suchen oder ich habe das Gegenteil also auch gemacht, dass ich gesucht habe. Ja, und dann hat man sich verabredet und entweder stimmte die Chemie oder nicht. Ja, aber du immer in der devoten Rolle. Immer in der devoten. Immer in der devoten. Mhm, ja. Genau, immer in dieser, aber nur im Sexuellen, nur in dieser sexuellen. Ja, sonst also nicht. Ne? Hat man ja oft, dass es so genau so ist, dass die Menschen im normalen Leben sehr, sehr bestimmend sind und sehr präsent und in der Sexualität eben diese Rolle mögen. Genau. Ja. Also ich habe irgendwann in meinem Leben festgestellt, das ist also so sozusagen meine Baustelle und, so. Und ich finde das auch okay. Jetzt hast du über diverse Anzeigen oder Magazine, hast du Kontakte geknüpft? Genau, wobei ich muss sagen, das sind immer ganz seriöse Zeitungen. Ne? Das ist also nicht das sind nicht irgendwelche einschlägigen Blätter, sondern das sind, also man kann das ja auch irgendwie ein bisschen nett verpacken und in ganz seriösen Anzeigen irgendwie formulieren. Ne? Hast du mal gerade so einen Text parat, wie man das ganz seriös formulieren kann? Zum Beispiel in der Zeit oder in der FAZ oder so? Also, das ist okay, ja. Ich wohne in einer norddeutschen Kleinstadt. Ja. Da ist die FAZ irgendwie, die wird hier irgendwie nicht gelesen. Nein, war nur ein Scherzbeispiel. Nein, wie kann man das so formulieren, dass man kapiert, um was es da geht? Wenn ich jetzt zum Beispiel selber inserieren würde, würde ich inserieren halt devote Sie, sucht, weiß ich nicht, dominanten, fantasievollen. Achso, okay, aber das Wort Devote, das findet er schon. Unbedingt nötig. Ja. Ist klar, ich dachte, das wäre auch noch irgendwie umschrieben. Jetzt hast du solche Kontakte, hast du Kontakte mit immer einem Mann oder mit verschiedenen? Nein, verschiedene. Verschiedene. Also wie gesagt, seit 2 Jahren, ich habe also verschiedene Kontakte da halt und ich treffe mich dann halt mit irgendwelchen Männern, das läuft also immer ganz, also wie gesagt, über Kontaktanzeigen, ich antworte auch manchmal auf Kontaktanzeigen, das läuft immer nur über eine Handynummer. Ja, wo triffst du dich dann mit denen? Irgendwo. Wie irgendwo? In irgendeiner Bar, in irgendeinem Intro. Ja gut, aber da kannst du dann noch nicht zur Sache gehen. Nee, das ist klar. Also erstmal herausfinden, ob die Chemie stimmt. Ja. Und das ist für mich ganz wichtig. Also für mich fängt also, wie gesagt, also das Ganze eigentlich im Kopf an. Mhm. Ne? So, nun gehen wir mal davon aus, die Chemie stimmt. Ihr sitzt in der Bar und du denkst, das funktioniert jetzt. Nimmst du ihn dann mit zu dir oder passiert das immer bei den Männern? Nein. Zu mir niemals, denn ich lebe, wie gesagt, nicht alleine. Ich habe eine Tochter und das würde ich also meinem Kind niemals zumuten. Mhm. Nein, dann trifft man sich, dann geht man entweder in ein Hotel, in ein Motel oder halt auch zu ihm, wenn er allein steht ist. Ja. Ne? Das kommt drauf an. Das kommt auch, das ist immer eine Vertrauen. So, jetzt ein kleiner Vorgeschmack oder so ein kleines Beispiel, was dann da passiert. Was machen die Männer mit dir, wenn ihr euch dann zurückzieht? Ja, das ist immer verschieden, ne? Das ist wirklich immer absolut verschieden. Das kommt halt drauf an. Sag mal so ein Beispiel. Ja, das kann anfangen mit ganz normalen, sag ich mal so, mit ganz normalen, was heißt normalen, aber mit Fesselspielen, mit Bondage-Spielen. Mhm. Das kann weitergehen bis zu Schlägen, bis zu Peitschen, das kann weitergehen ins Unermessliche im Prinzip. Ne? Also wie weit gehst du denn? Wie weit kann man dich, lässt du dich quälen? Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Also fließt auch schon mal Blut? Nein. Nein. Nein. Also da bin ich, da ist eine absolute Grenze. Ne? Mhm. Es fließt dann Blut und ich bin auch absolut gegen irgendwelche Nadeln und irgendwelche, also was alles, also wirklich diese ganz harte SM-Schiene. Gut, ist das schon mal eine Aussage, dann kann man sich das auch vorstellen. Aber so mit Kerzenwachs kann man dich erfreuen. Das unter Umständen. Unter ja. Umständen. Ja, genau, unter Umständen. Ja. Also wie gesagt, es kommt immer auf die Psyche an. Also bei mir ist zum Beispiel so, also diese ganze Geschichte läuft, also bei mir, ich sag mal, der beste Orgasmus findet im Kopf statt. Mhm. Hast du denn dann dabei auch einen körperlichen Orgasmus? Den habe ich auch mehrere, auch vielzeitig mehrere, aber der beste Orgasmus ist halt der im Kopf. Ne? Mhm. Wie lange dauert so eine Session im Durchschnitt? Auch das ist verschieden. Das kann eine halbe Stunde dauern, wobei es dann eigentlich so eine gute Aktion ist. Es kann auch 5 Stunden dauern. Triffst du denn? Auch 2 Tage. Auch 2 Tage? Auch 2 Tage, ja. Das gab es auch schon mal. Das gab es auch schon mal. Aber dann muss sich ja jemand um dein Kind kümmern. Ja gut, ich versuche das dann zu organisieren. Ne? Also ich meine, das ist dann ein Kontakt gewesen, der jetzt ein bisschen intensiver war, wo also wirklich die Chemie super gestimmt hat und dann organisiere ich das irgendwie. Wiederholen sich denn Kontakte, die sehr gut abgelaufen sind oder, also ich oder immer nur einmal? Nein, ich versuche es unter Umständen eigentlich nicht. Ich versuche es eigentlich unter Umständen nicht zu wiederholen, weil dann, wenn sich Kontakte wiederholen, ist ja auch irgendwo eine Emotion mit dem Chemie. Verstehe. Wie viel Kontakte hattest du jetzt in den letzten 2 Jahren? In den letzten 2 Jahren? Oh... Das ist jetzt eine schwere Frage. Vielleicht so 12? Ungefähr, ja. Würdest du jetzt für dich sagen, das ist jetzt deine Form, deine Lebensform, die du so gut findest? Du hast deine kleine Mini-Familie bestehend aus dir und deinem Kind und du befriedigst deine Sexualität eben in dieser anonymen Sphäre. Ist das so ein Lebenskonzept, von dem du sagst, damit bin ich jetzt glücklich? Oder wünschst du dir doch eigentlich... Nee, ich wünsche mir eigentlich nicht. Also ich wünsche mir eigentlich wieder einen Partner, mit dem ich das auch in der Partnerschaft nicht offiziell ausleben kann. Mhm. Ne? So wie ich war 12 Jahre verheiratet und konnte das mit meinem Mann also 12 Jahre lang ausleben. Aber besteht ja nicht die, ich sag mal, Gefahr in Anführungszeichen, dass du dich mal in einen anonymen Liebhaber dann doch verliebst? Ja, super, super. Besser als das. Also also die Möglichkeit lässt du offen. Die Möglichkeit lässt ich offen, ja klar. Ist aber noch nicht passiert. Doch, ist schon passiert, aber gab Probleme und also dann ziehe ich mich ganz schnell zurück. Ne? Mhm. Also wenn es dann irgendwelche Komplikationen gibt, ziehe ich mich ganz schnell zurück. Hättest du dir früher vorstellen können, dass du so eine Art von Sexualität so mal lebst, wie du es jetzt lebst? Was meinst du mit früher? Ja, so als du noch verheiratet warst zum Beispiel. Oder noch nein, als ich verheiratet war, liebte ich meinen Mann. Ich liebte meinen Mann über alles. Mhm. Und ich habe meinen Mann also nie betrogen. Das wäre für mich nie, das ist wirklich eine Not aus der Tugend gemacht. Ne? Mhm. Erzählst du Freundinnen davon, nein, was du machst? Nein, würde keiner akzeptieren, um Gottes Willen. Das weiß also überhaupt niemand? Nein, das weiß keiner. Ich bin jetzt der Erste. Und ein paar hunderttausend dazu noch. Ja, das ist ja egal. nein, um Gottes Willen. Also das wird ja keiner akzeptieren, ne? Das ist ja so eine Schiene, also eine Frau, die sich, also ich sage immer so, also meine Lust ist die Lust der Unterwerfung halt, ne? Und es gibt genügend Männer, die diesen Gegenpart auch ausleben halt wollen, ne? Und nein, um Gottes Willen. Also das würden meine Freundinnen, meine Bekannten, die würden das überhaupt nicht akzeptieren, überhaupt nicht. Die würden durchdrehen. Ich wünsche dir, dass du einen mal auf einen triffst oder demnächst auf einen triffst, wo es richtig funkt zwischen euch beiden. Das, ja, das wäre schön. Das wär's. Alles das Gute von Herzen, Alexandra. Alles klar. Auf Wiederhören. Tschüss, Domian. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, ich dir auch. Tschüss. Stefan, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Stefan, ich grüße dich. Ich grüße zurück. Ich wünsche alles Gute. Dankeschön. Ja, ich rufe auch an zum Thema anonymer Sex. Ja, das ist gut. Erzähl mal von dir. Ja, wie dein Computer dir mit Sicherheit direkt verraten hat, ist... meine Leidenschaft, die ich vor kurzem entdeckt habe, der Hang zu Sexlines. Nee, ich lese hier gar nichts. Ich lese nur Stefan 32, sonst nichts. Ach so, ja. Zu also Sexlines, also zu Telefonschaltung. 090, das ist aber ein teurer Spaß. Ja, also geht. Also ich denke, im Verhältnis dazu, das, was eine Freundin kostet und wie viel Geld man investiert, um Frauen glücklich zu machen, um wegzugehen, etc., das kann ich auch in die Telefonrechnung stecken. Naja. Das ist eine sehr schlichte Rechnung, finde ich jetzt. Aber egal, erzähl erstmal, seit wann bist du jetzt, wie lange bist du jetzt drauf auf diesem Trip? Auf dem Trip seit etwas über 3 Monaten. 3 Monate. Das heißt, es gab schon Telefonrechnungen. Fangen wir mal da an. Wie hoch waren die bisher? Also die höchste war 206 Euro. Ja, gut, das geht ja noch. Ist auch schon hoch, aber ich habe schon Schlimmere gehört, die 190 süchtig sind. Was genau passiert? Wie oft machst du es zum Beispiel? Regelmäßig kann ich sagen. Ich kann nicht sagen, ob ich das mittwochs oder nur freitags oder nur sonntags mache. Mhm. Also es ist halt so, wenn ich ja ein normalerweise sehr unangenehmer Zustand Langeweile verspüre, mhm, oder den wirklich aufkeimenden Trieb, jetzt könnte man sich eventuell darum kümmern, dass etwas passiert im sexuellen Bereich, dann rufe ich dort an. Dann machst du es dir gemütlich auf deiner Wohnzimmercouch. Genau. Telefon ran. Ja. Unterhose schon mal ausziehen oder sowas? Nein. Das nein, noch nicht. Es ist nicht so, dass ich mich damit zufriedenstelle, mich selbst zu befriedigen. Ja. Es geht darum, dort anonyme Kontakte zu knüpfen. Dass man eben rumchattet, man kann ja aufgrund dieser verschiedenen Lines in den Vorzug gekommen, Live-Gespräche zu bekommen. Mhm. Und manchmal sind das halt nur irgendwelche Callcenter, das hört man, dass im Hintergrund irgendjemand anders noch sabbelt. Mhm. Oder dass sie versuchen, einen zwingend irgendwie mit komischen Fragen, die gar nicht zum Thema gehören, mhm, in dieser Situation zu halten. Aber es gibt auch private Anrufer oder Anruferinnen. Das läuft dann aber, ich kenne mich nicht so aus, das läuft dann aber über die 090er-Nummer. Ja. Dass du mit einer quasi privaten Person ein Sexgespräch führst. Nein, dass man sich mit der verabredet, dass man fragt, was ach so suchst du? Ach so. Und man spricht darüber, was man sucht, aus welcher Region man kommt, das klärt man gleich am Anfang. Das verstehe ich. Und wenn da so nach innerhalb, naja, das geht recht schnell, so nach 3 Minuten klar ist, was man sucht, ja, und ob man bereit ist, dann versucht man sich darüber zu einigen, ob man bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, mhm, und verabredet man sich irgendwann einen öffentlichen Platz im gewissen Rahmen. Das heißt also, es kann dann zack zack gehen, dass man eine halbe Stunde später schon die Schöne irgendwo trifft. Ja. Ja, in öffentlichen Orten, sagst du. Ja, man trifft sich erstmal öffentlich so und dann sieht man, will man oder will man nicht. Mhm. Und die Voraussetzung ist dabei recht einfach gestrickt. Mhm. Man sagt einfach nur einen Vorname, mhm, und es ist egal, wo man herkommt und man sieht dann, wie man aussieht und mhm, das war's. Weil also, im Vorfeld klar ist, man ruft ja auch deswegen nur an. Verstehe das. Ich hatte das am Anfang ein bisschen falsch verstanden, dass du auf Telefonsex aus bist. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern nein, überhaupt nicht. Du bist darauf aus, einen realen Kontakt zu knüpfen. In ja, diesen 3 Monaten, wo du das praktizierst, wie viele Frauen hast du auf diesem Wege schon getroffen? Insgesamt 6. Ging ja das dann relativ schnell zur Sache, nachdem ihr euch dann beispielsweise auf einem Parkplatz getroffen habt? Oder muss dann doch mal erst wieder geredet werden und dieses und jenes und... Also ich habe es wirklich nur bei einer einzigen erlebt, dass wir vorher noch stundenlang gequatscht haben. Mhm. Das lag aber daran, dass die Chemie wirklich gut gestimmt hat. Ja. Und wie geht das dann ab? Die schnelle Nummer im Auto oder wie? Im Auto, im Wald, auf der Parkbank. Ja, ja. Und auch bei 2 Damen schon zu Hause. Auch schon bei 2 Damen zu Hause? Da bin ich hingefahren. Wobei ich gleich sagen muss, falls jetzt irgendjemand glaubt, das sei immer ganz, ganz einfach, das wäre ein Irrtum. Es gibt ganz, ganz viele, die das verdammt witzig finden, einen irgendwo in die Wallerei zu jagen. Genau, dann stehst du da und da kommt aber keine Frau. Ja, genau. Das kann passieren. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, wenn du es erst seit 3 Monaten machst? Also angefangen hat das mit dem auslaufenden Beziehungsstress mit meiner damaligen Freundin. Mhm. Da war eben halt nichts mehr. Ja. Und erschwerend kam hinzu, dass etwas Sexualpraktik, darf ich das so offen sagen? Na sag mal, wir piepsen es weg, wenn es zu schlimm wird. Okay, Analverkehr, Analverkehr haben wollte, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren, ja, und haben. Und sie wollte das auf Partout nicht und auf Biegen und Brechen, ja, und auch nicht auf Zärtliches zureden. Und, in diesem Genuss bist du jetzt gekommen? Ja. Ja, bist du gekommen. Also ein weißes Beispiel für anonymen Sex, nämlich über diese 090er-Nummern mit realem Endkontakt, ne? So kann man es vielleicht sagen. Ja. Danke, Stefan, für den Anruf. Ich bedanke mich bei euch. Tschüss. Tschüss. Leila, 19 Jahre alt, guten Morgen. Nee, Leila. Leila, entschuldige. Ja. Wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit, wir müssen gleich zur Sache kommen. Ja, also und zwar bei mir ist es so, ich wünsche mir sehr gerne Sex mit einem Callboy oder mit zwei Männern. Mit einem Callboy oder mit 2 Männern oder mit 2 Callboys? Egal. Geht auch mit 2 Callboys oder 2 Männern, ist egal. Warum? Ja, es geht einfach, also es liegt daran, dass ich ja nicht befriedigt genug bin. Hast du einen Freund? Ja, also, nee, eigentlich nicht. Also, ist eher mein Ex-Freund, mit dem ich eigentlich noch Sex hatte, eigentlich bis letzte Woche. Aber das ist nicht so der Bringer und du hättest gerne mehr. Ja, auf jeden Fall. Was stellst du dir denn vor unter dem Sex mit einem Callboy? Dass der das nicht besonders toll macht, oder wie? Also ich möchte sonst einfach nur, dass mal jemand einfach kommt und nicht nur einfach nimmt, so wie es mein Ex-Freund gemacht hat, sondern auch mal gibt. Ganz einfach. Klar, ja, und ein professioneller Callboy kann das natürlich perfekt, ne? Ja, und also das stelle ich mir auch so vor. Bloß das Problem ist natürlich, würde ein bisschen zu teuer werden. Unter Umständen, ja. Hast du dich schon mal schlau gemacht? Warst du ein... Nee, noch nicht. Das könnte ich mir gar nicht so leisten. Bloß ich stelle es mir einfach nur vor. Mhm. Ja, und deswegen ist die Alternative Sex mit zwei Männern. Ich meine, wenn es einer irgendwie nicht bringen sollte, dann sind zwei da. Und außerdem denke ich mir, ja, ich denke mir einfach so, überhaupt so ein Mann, also ich finde, der hat eine sehr attraktive Gestalt, der Körper allgemein. Mhm. Das gefällt mir ganz einfach, ich könnte eigentlich gar nicht so irgendwie genug kriegen, denke ich mir. Das müsste sich doch irgendwie arrangieren lassen im Freundeskreis, oder? Hast du nicht ein paar nette Jungs, wo du sagst, komm, bloß das Problem ist, wenn ich dann die Möglichkeit dazu hätte oder so. Mhm. Ich bin entweder körperlich nicht bereit oder seelisch nicht dazu bereit. Mhm. Also so einfach ist es eben dann doch nicht, ne? In den Fantasien passiert viel, aber wenn es real dann soweit ist, ist es dann eben doch schwierig. Ja, leider. Was machen wir denn jetzt? Tja. Leila, ne? Leila war das. Genau. So war das. Mhm. Ja, du musst dich mal erkundigen, vielleicht gibt es ja einen ich stelle mich dir, so ist es glaube ich richtig aus, sehr attraktiv vor. So hört sich das zumindest an. Vielleicht gibt es ja einen Callboy, der mal zu Sonderkonditionen für dich arbeitet. Könnte ja es sein. Es gibt eigentlich schon viele genügende Angebotshaber. Ja. Tja, das Problem habe ich ja vorhin schon genannt. Ja, also das war jetzt eher so die Kategorie, dein Anruf, die Sehnsucht nach eventuell anonymen Sex, ne? Der noch nicht praktiziert ist. Ganz einfach, weil es daran liegt, dass ich eigentlich, ich bin jetzt 19 und ich hatte so eigentlich lange vor, Jungfrau zu bleiben. Und das ist dann daran gescheitert, dass ich halt erfahren musste, dass ich keine mehr bin. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann, weil du halt so neugierig bist, dann machst du es einmal. Verstehe. Dann bin ich bei meinem Ex-Freund gelandet, der mich eigentlich immer unglücklich gemacht hatte bisher. Liebe Kerstin, weißt du, ich muss ganz unhöflich jetzt sein. Ich muss dich ganz radikal unterbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Okay. Ich wünsche dir die Erfüllung deiner Träume, sagen wir es so. Alles Gute. Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Macht's gut. Tschüss.